Erster liebe Brüder, betet bitte für uns. Die Botschaft vom Herrn soll sich schnell verbreiten. Zweiter betet auch, dass Gott uns vor bösen Menschen rettet. Nicht alle Menschen glauben an Gott. Dritter aber der Herr ist treu. Er wird euch stark machen und vor dem Bösen schützen. Vierter wir vertrauen euch. Ihr tut jetzt und auch später, was wir euch sagen. Fünfter der Herr soll eure Herzen leiten. Er zeigt euch die Liebe von Gott. Sechster wir sagen euch im Namen von Jesus Christus, bleibt fern von faulen Brüdern. Siebter ihr wisst selbst, wie ihr leben sollt. Wir waren ein gutes Vorbild für euch. Achter wir haben bei euch nicht gefaulenzt. Wir haben Tag und Nacht hart gearbeitet. Neunter wir dürften Hilfe verlangen. Aber wir wollten euch zeigen, wie man richtig lebt. Zehnter wir haben euch eine Regel gegeben. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Elfter wir hören aber, dass einige von euch faul sind. Sie arbeiten nicht und stören nur. Zwölfter wir befehlen diesen Leuten, arbeitet ruhig und verdient euer eigenes Brot. Dreizehnter ihr anderen Brüder sollt nicht müde werden, Gutes zu tun. Vierzehnter vielleicht hört jemand nicht auf diesen Brief. Dann habt keinen Kontakt zu ihm. Fünfzehnter aber seht ihn nicht als Feind an. Warnt ihn wie einen Bruder. Sechzehnter der Herr des Friedens schenke euch immer Frieden. Der Herr sei mit euch. Siebzehnter ich, Paulus, schreibe diesen Gruß mit meiner eigenen Hand. Das ist mein Zeichen. Achtzehnter die Güte von unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.